Hey, oder pst, freies Volk, hörst du mich? Guten Tag oder was du willst im Voraus. Ein Bravo oder auf, oder vielleicht lieber Knie beugt, Arme streckt zum Aufwärmen. Volk, du, es war schon immer mein Wunsch, dich so zu begrüßen wie ein Auserwählter. Also ich, dein Diener, schwöre, so wahr mir Gott helfe, ich nehme die Wahl an. Ich bin ein Mensch. Ich benutze Messer und Gabel, ich benutze eine Schere gegen Haare in der Nase, ich weiß, dass ich meine brennende Tischdecke selber löschen muss und dass ich die Feuerwehr von größeren Bränden abhalte, wenn ich meine brennende Tischdecke nicht bekämpfe. Was sollte sein? Wenn einer gewählt ist, sollte er auf einem Balkon oder einer ähnlichen Erhöhung stehen, gut sichtbar für das Volk, denn im Namen des Volkes, man will Kinder in die Höhe halten, es ist ferner gestattet, in solch einer Stunde zu weinen, mancher kann den Urin nicht halten, mancher knirscht mit den Zähnen, mancher hat die Hände in der Hosentasche, mancher zieht den Hut in die Stirn, das sollte uns nicht stören. Wer die Hände in den Hosentaschen hat oder den Hut in die Stirn zieht, kennt seine Fehler noch nicht. Niedrige Stirnen wollen uns lehren, die Erde sei ein flacher Gegenstand. Ich bin ein Mensch, der im Frühling auf Lebenszeichen wartet. Ich bin ein Mensch, der ungern auf einer Schnecke ausgleitet und der deshalb Erbarmen hat mit Schnecken. Ich bin ein Mensch, der eine Aufgabe mitbringt, bei der er den Glauben nicht wechseln darf. Ich bin ein Mensch, der etwas über weite Strecken zu Ende bringen kann. Ich halte es für das größte Ereignis, einen Willen zu vollstrecken, damit ich beweisen kann, dass die Erde kein flacher Gegenstand ist. Ich habe angesichts dieser Aufgabe beschlossen, nicht vom Balkon zu dir zu sprechen. Ich habe meinem Wärter befohlen, mich einzuschließen, damit ich nicht in Versuchung komme. So knie ich denn oder beuge mich, wenn ich nicht länger knien kann, hinter der geschlossenen Zellentür und spreche zu dir, Volk, du, durchs Schlüsselloch. Die Wahl ist entschieden. Ich habe einiges gesagt und einiges nicht gesagt. Das Wenige genügt, um festzustellen, wer sich jetzt von meinen Sätzen entfernt. Wer sich entfernt, hinterlässt einen Fehler. Ich habe immer Wert darauf gelegt, mich verständlich zu machen. Mein liebstes Beispiel ist die Hand. Halte ich die Hand geschlossen, so ist sie eine Faust und gibt dem, der sie ansieht, Zweifel ein. Halte ich die Hand aber nicht geschlossen, so sieht der andere, dass ich keinen lebensgefährlichen Gegenstand in der Hand habe. Der andere wird von mir sagen, dass ich keine Nadel in der Hand habe. Der andere wird, weil ich eine gute, leere, saubere Hand habe, beruhigt sein und von mir sagen, dass ich nicht wie mein Vorgänger bin. Damit sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Ich gehe auch gern einen Weg, der auf beiden Seiten mit schattigen Bäumen bestanden ist. Ich stelle mich auch gern zwischen zwei Bäume und empfinde, dass die Natur immer noch die beste Leibwache ist. Ich bin ein vorsichtiger, aber natürlicher Mensch. Ich habe es auch gern, wenn mich ein Hund begleitet, denn von ihm weiß ich, dass er, wenn er mir voraus ist, mit seinem Los zufrieden ist und weiterhin vor mir herläuft und versucht, mich nachzuahmen. Nur umgekehrt, er weiß, ich komme hinter ihm her. Und natürlich muss die Umgebung Sache der Geheimorgane sein, denn überall ist die Ordnung ja dazu da, um die Nachahmung zu gewährleisten. Ich will damit sagen, dass nicht alle Passanten unsere Plakate mit derselben stolzen Zuversicht lesen wie wir. Ich will damit sagen, dass es Leute gibt, denen von Natur aus die Spucke im Mund zusammenläuft. Wenn sie sehen, wie wir vorwärts kommen, Leute, die nicht dabei stehen wollen, wenn wir einen Schatten werfen. Damit muss gerechnet werden. Denn der Mensch ist treulos und daher ein Spitzel. Der Mensch bevorzugt den Hinterhalt, um seine Argumente an den Mann zu bringen. Der Mensch ist bestens ausgerüstet, wenn er bereit ist zu sterben. Der Mensch verfehlt nie sein Ziel, wenn er seinen Kopf verlieren will. Ich will damit sagen, dass unser Feind jederzeit greifbar ist, wenn wir uns an die Regeln halten. Der Feind ist von Natur aus eingeplant. Das heißt, wir interessieren uns nicht für Leib und Leben irgendeiner Person. Wir wollen lediglich, dass unsere Unterschrift funktionsfähig bleibt. Der Häftling ist unser Besitz. Der Häftling ist notwendig, weil er dafür sorgt, dass unsere Maßnahmen zur Anwendung kommen. Der Häftling geht seinen vorgeschriebenen Weg, sodass beide Seiten am Ende übereinstimmen. Der einzige Unterschied ist medizinischer Art und lässt sich nicht vermeiden. Ich gebe mit voller Absicht keine genaue Beschreibung des Feindes, denn jeder muss wissen, wem er das Handwerk zu legen hat, wenn er sich einmal in seinem Kreise umsieht. Wir fühlen uns nicht bedroht. Aber im Interesse unserer Sicherheit sind nicht nur elektrisch geladene Zäune brauchbar, auch scharfe Hunde sollen unsere treuen Begleiter sein. Mit dem Erwerb eines Hundes übernimmt der Hundehalter die Verpflichtung, seinen vierbeinigen Kameraden so zu pflegen und zu führen, dass er ein seinen natürlichen Bedürfnissen entsprechendes, gesundes Leben führen kann. Da der Hund die Einsamkeit des Wachpostens erleichtert, sorgt er gleichzeitig für das seelische Einvernehmen des Wachpostens mit seiner Aufgabe. Wenn man einen Hund in der richtigen Tonart bei seinem Namen nennt, schärft dies sein Pflichtgefühl. Eventuell ist ihm der Name eines für Sonderbehandlung vorgesehenen Häftlings zu geben, damit der Hund bald mit seiner Aufgabe vertraut ist. Es ist zu vermeiden, dass der Hund durch den Anblick eines Häftlings, der den elektrisch geladenen Zaun erreicht hat, zu falschen Schlussfolgerungen kommt und sich in unnötiger Erregung dem Objekt nähern will. Vor jeder Annäherung an dasselbe ist daher der Strom abzuschalten, denn nicht nur das Leben des Hundes ist kostbar, auch die Ausbildung. Die Futtermenge richtet sich nach Größe, Alter und Arbeitsleistung des Tieres. Durchschnittlich rechnet man für 50 Kilogramm Körpergewicht knapp 2 Kilogramm Futter am Tag. Außer Muskelfleisch müssen hin und wieder auch Organe wie Herz, Niere, Magen und Leber geboten werden. Nur ein erzogener Mensch kann einen Hund richtig erziehen. Muss der Hund einmal gestraft werden, so hat dies sofort zu geschehen, damit er den Zusammenhang zwischen seiner Tat und der Strafe empfindet. Für die richtige Einschätzung der Sofortmaßnahmen kann der Vergleich mit dem Erfolg dienen, den dieselben beim Umgang mit dem erfassten Gegner haben. Die schmerzlose Tötung des leistungsschwach gewordenen Organismus soll fachmännisch ausgeführt werden, damit der Platz für neue Kräfte frei wird. So wie die Natur ihre größte Aufmerksamkeit nicht auf die Erhaltung des Bestehenden, sondern auf die Züchtung des Nachwuchses als des Trägers der Art konzentriert, so kann es sich auch im menschlichen Leben weniger darum handeln, bestehendes Schlechtes künstlich zu veredeln, was bei der Veranlagung des Menschen zu 99% unmöglich ist, als darum, einer kommenden Entwicklung gesündere Bahnen von Anfang an zu sichern. Nach vollzogener Fütterung sind Futterreste zu entfernen. Vor der Anschaffung überlege man sich, welche Rasse in Frage kommt. Zecken werden mit Öl betupft und können dann entfernt werden. Ich werde dafür sorgen, dass die Kameradschaft zwischen Posten und Hund von der Propagandaabteilung entsprechend gewürdigt wird, sei es in der Presse oder in Bildkalendern, denn jedermann soll erfahren, dass das Beste und Natürlichste für seine Sicherheit getan wird. Wir müssen grundsätzlich bereit sein. Wir müssen davon ausgehen, dass die Entstehung des Gegners ein Ereignis ist, das sich überall und zu jeder Zeit vollzieht. Wir müssen uns davor hüten, die Versäumnisse von gestern derart fortzusetzen, dass unser Feind es länger als 3 Minuten für eine Ehre hält, Flugblätter gegen uns auszustreuen. Wir müssen vielmehr dafür sorgen, dass ihm, wenn er einmal in den richtigen Händen ist, die Ehre vergeht, und zwar mit Stumpf und Stiel. Das heißt, unsere Mittel erlauben einen längeren oder kürzeren Gedankenaustausch, je nachdem, wie dringend die Auskunft über Person und Hintergründe ist. Das heißt, wir lernen gerne etwas hinzu, wir lassen es uns nicht nehmen, dem Betreffenden einen Stuhl anzubieten. Es ist allerdings möglich, dass derselbe völlig aus dem Gedächtnis des Betreffenden verschwindet, womit ich sagen will, dass die eingelieferte Person stammelt, weil sie zwar Wörter besitzt, aber nicht mehr die dazugehörigen Gegenstände. Die Person ist bereit, so oft das Wort Stuhl zu sagen, wie es gewünscht wird. Sie ist daher auch bereit, andere Wörter zu sagen, wenn es gewünscht wird. Das heißt also, die Ehre, wie ich es genannt habe, ist nicht mehr wiederzuerkennen. Wir müssen fest daran glauben, dass Handeln einen Sinn hat. Wir müssen, wenn wir die Hand auf die Türklinke legen, beständig sein. Ich will damit sagen, wer eintritt, muss dem Eintretenden von gestern entsprechen, so wie der Eintretende von gestern demjenigen aller anderen Vortage entsprochen hat. Der Häftling wird sich merken, wie der Eintretende die Hand auf die Türklinke legt. Der Häftling kann sich bald kein Bild mehr von einem anderen Eintretenden machen und wird das Aufgehen der Tür mit keinem Aufgehen einer anderen Tür vergleichen können, sodass wir mit Recht sagen können, der Häftling ist eingerichtet. Wenn ein Häftling die Fliege auf seinem Handrücken betrachten will, soll man ihn nicht durch plötzliches Auftreten daran hindern. Die Fliege auf dem Handrücken müsste von uns erfunden werden, wenn es sie nicht gäbe. In unserem Machtbereich ist die Fliege auf dem Handrücken des Häftlings unerlässlich, weil sie uns plötzlich Geständige zuführt, da der Anblick einer sanften Fliege und das Kitzeln auf der Haut unerträglicher sein können als eine behandschuhte Hand auf der Türklinke. Der Zusammenbruch ist umso erstaunlicher, da einem solchen keine Gewaltanwendung vorauszugehen braucht. Der Zusammenbruch erfolgt im Gegenteil oft dann, wenn vertraute Vorkommnisse sich so ereignen, als befinde sich der Häftling außerhalb unseres Machtbereiches, also in einer von ihm bewohnten Freiheit. Wir unterstützen solche Momente, wir treten erst auf, wenn der Häftling mit hängenden Armen auf seinem Stuhl sitzt und glaubt, er könne mit den Fingerspitzen heimischen Erdboden berühren. Es liegt uns fern, seine Haltung zu verändern. Bloßes Eintreten im richtigen Moment genügt, ihm die Augen zu öffnen. Wer sich totstellt oder dumm, ist nützlich. Das heißt, die Methoden bleiben nicht stehen. Wer nicht unterschreibt, kann sich vom Blau unter seinen Fingernägeln verabschieden. Wer die Wände für Klopfzeichen benutzt, unterschätzt die Lautstärke des geregelten Verkehrs. Wer das Essen stehen lässt, bekennt sich schuldig. Wer seinen Teller ausleckt, kann hoffen. Wir lachen nicht über dies oder jenes. Wir lachen auch nicht, weil uns das eine oder andere gefällt. Wir lachen keineswegs, wenn einer seine Kinnlade nicht halten kann. Wir lachen auch dann nicht, wenn ausgerissenes Haar neben den Stuhlbeinen liegt. Wir lachen voraussichtlich nie über etwas, worüber früher schon gelacht wurde. Wir lachen demnächst ein wenig. Wir lachen erst, wenn wir es für richtig halten. Wir lachen am besten, bevor wir lachen. Wir lachen am lautesten, wenn die Schreibtische in Reih und Glied stehen. Wir lachen am längsten, wenn wir ganz unter uns sind. Wir lachen eigentlich nur, wenn nichts anderes übrig bleibt. Es ist Sache der Erziehung, seine Kräfte nicht zu zersplittern, sondern auf ein einziges Ziel zu richten. Mein liebstes Wort heißt Meilenstein. Ich gebrauche es immer dann, wenn es richtig ist, auf die übermenschlichen Anstrengungen hinzuweisen, an die das Wort Meilenstein erinnert. Wenn ich Meilenstein sage, meine ich damit, dass niemand ungestraft seine Hosentaschen herausziehen darf, um damit zu erklären, ich bleibe, was ich bin. Niemand kann es sich leisten, am Rinnstein zu bleiben. Angenommen, wir sagen einem, der bleiben will, was er ist, dass es am Anfang zwei Möglichkeiten gibt, so muss er doch zugeben, dass er die einfache Möglichkeit gewählt hat, nämlich am Rinnstein zu bleiben und vielleicht ein bisschen zu winken. Wer unser Gegner sein will, vervollkommnet immerhin unsere Instrumente. Wer aber nichts zum Gelingen beiträgt, weder durch seinen Beitritt, noch durch Darbietung seiner besonderen Eigenschaften als Opfer, um dieses Fremdwort einmal zu gebrauchen, ist nicht nützlich. Erkennbar ist er daran, dass er uns nicht in die Augen sieht. Welches Volk hat größere Umwälzungen mitgemacht als dieses und ist dennoch immer als dasselbe hervorgegangen? Ich bin stolz darauf. Ich bin treu und zu jeder Art trauerfähig, wenn es sich um die eigenen Reihen handelt. Ich weiß, wie der Mensch in der Erde verdirbt. Deshalb fordere ich Genugtuung für ihn, solange er lebt. Es ist nicht üblich, dass der Mensch auf dem Bauche kämpft. Wenn er es aber am Ende seiner Kräfte tut und ihm die Erde unaufhaltsam unter die Fingernägel dringt, während er ein Häuflein Erde kämpfend zusammenkratzt, wie es seine Bestimmung ist, dann bin ich für den Gnadenschuss. Schon die oberflächliche Betrachtung zeigt als nahezu ehernes Grundgesetz all der unzähligen Ausdrucksformen des Lebenswillens der Natur ihre in sich begrenzte Form der Fortpflanzung und Vermehrung. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genosse der gleichen Art. Meise geht zum Meise, Fink zu Fink, der Storch zur Störchin, Feldmaus zu Feldmaus, Hausmaus zu Hausmaus, der Wolf zu Wölfin und so weiter. Wenn aber der Mensch seiner Bestimmung gemäß einmal sterben muss, so soll er nicht darauf hoffen, von oben her Zuneigung zu erfahren, womit ich sagen will, es ist da keiner, auf den er vereidigt werden muss, es sei denn auf die Tatsache, dass das Gras einmal über jedermann zusammenschlägt. Wer in vorderster Stellung mehr braucht als die Knöpfe und den Gürtel auf dem Leib, ganz abgesehen von den Wörtern, die er mitbekommen hat, der soll sich von uns aus mit mehr trösten als mit dem verdienten Häuflein Erde hinter den Zähnen. Es ist mir noch nie gelungen, das Weiße im Auge des Schöpfers zu sehen. Es ist mir noch nie gelungen, ihn auf frischer Tat zu ertappen. Es ist mir noch nie gelungen, ihn entgegen dem Zittern und Winseln der Leichtgläubigen beim Dreinschlagen zu beobachten. Wir wollen uns mehr darauf verlassen, dass uns niemand außer uns selbst das Quäntchen Erde zu schlucken gibt, das wir für eine ruhige, ausgestreckte Lage brauchen. Da es mir ferner noch nicht gelungen ist, ihn für einen totalen Gegenschlag zu gewinnen, müssen wir abwarten, das heißt, ich gebe meinem Handeln einen Sinn, indem ich etwas, das begrenzt verwendungsfähig ist, vorläufig auf sich beruhen lasse. Ich habe also nichts dagegen, wenn diese Gegebenheit im Lande bleibt. Es ist Sache der Streitkräfte, einen rechtzeitig gespendeten Segen auch in die Tat umzusetzen, wenn es sein muss. Es liegt mir aber fern, auf die Räderspur hinzuweisen, die wir bei Gelegenheit hinterlassen könnten. Ich bin in erster Linie Mensch. Ich bin erstaunt, wenn am Morgen Schnee liegt. Ich bin erstaunt, wie sauber ein Treffer in der Stirn ist. Ich bin erstaunt über die Regenmenge in der Luft. Ich bin erstaunt, dass ich mit 10 Fingern, nachdem ich sie tagelang nicht beachtet habe, so ohne weiteres auskomme. Ich bin erstaunt, wie gut ein Brustkorb ein Autosteuer in sich aufnehmen kann. Ich bin erstaunt, dass ich manchmal noch auf die Zähne beiße. Ich bin erstaunt, wie viele Kastanien unter einem Baum liegen können. Ich bin erstaunt, dass es immer mit einem Ruck weitergeht. Ich bin erstaunt über Körperteile in allernächster Nähe. Ich bin überhaupt erstaunt, wie ein Mensch sein kann. Es kommt darauf an, gut ausgerüstet zu sein. Ich benutzte mein erstes Messer, um mich fortzubewegen. Ich sorgte dafür, dass die Späne flogen. Ich stellte mich so, dass andere, die noch kein Messer besaßen, das meine Blitzen sahen. Arbeit macht frei! Und wenn ich später an den Spänen vorbeikam, habe ich mich mit einem einzigen Blick auf die geleistete Arbeit sofort verstanden. Ich bin von Natur aus mein eigener Zeuge. Ich schnitt auch einen Stock zurecht, um darauf zu reiten, wie man so ist in jungen Jahren. Ich sagte, das ist mein Pferd, und ich legte Wert darauf, dass jeder meinen Stock oder mein Pferd, wie ich es gerade für richtig hielt, anerkannte. Daher müssen für die Erfüllung einer Forderung frühzeitig die Weichen gestellt werden. Das Beschmutzen der von uns eingerichteten Gegenwart ist ein feindseliger Akt. Gegnerische Menschenansammlungen sind schon deshalb von der Polizei zu zerschlagen, weil wir keine Ekzeme auf unserem Gesicht dulden. Schussverletzungen am Gegner sind als Folgen eines körperlichen Notstands der Polizei zu betrachten. Der Schuldige ist tot, weil die Polizei niemals auf einen Unschuldigen schießt. Wir haben es kurz gesagt mit Auswüchslingen zu tun. Jede Kreuzung zweier nicht ganz gleich hoher Wesen gibt als Produkt ein Mittelding zwischen der Höhe der beiden Eltern. Das heißt also, der Bastard bellt uns an. Was ist ein guter Anblick? Ein guter Anblick ist dann gegeben, wenn die Polizei in breiter Formation gegen Störer vorgeht. Ein guter Anblick ist weiterhin gegeben, wenn die einfache Anwendung des Schlagstocks wieder einen geregelten Verkehr einleitet. Ein guter Anblick ist drittens gegeben, wenn das Betätigungsfeld einiger Köter wieder eine saubere Straße ist. In allen Fällen sieht die Natur ruhig, ja befriedigt zu. Ich kann versichern, dass wer im Sinne einer freien Natur ausgerüstet ist, also alle Mittel zum Einsatz bringt, ein natürlicher Anblick ist. Wir sind vorbereitet, wir halten jede Gefahr für nützlich, wir kennen die verschiedenen Arten der Wurfgeschosse, wir erhöhen unsere Bereitschaft, wir stellen die Ruhe wieder her, indem wir dieselbe Sprache sprechen. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Was ist grundsätzlich ein schlechter Anblick? Antwort: Eine andere Sprache. Ich habe gesagt, wie ich mir frühzeitig einen Stock zurechtschnitt und darauf geritten bin. Ich habe mir später gesagt, ich bin ein Mensch mit brauchbaren Erinnerungen. Ich habe mir also gesagt, und das ist mein Wahlspruch geblieben, mein Pferd trinkt nicht aus einem neuen Eimer. Womit ich sagen will, dass wir hinter uns und vor uns die nationalen Güter haben. Indem wir sie vereinigen, entnehmen wir der Geschichte mehr als das tägliche Brot. Was sind die nationalen Güter? Die nationalen Güter sind solche, die wir nie zu Grabe tragen dürfen. In dieser Zeit darf niemand abseits stehen. In dieser Zeit darf niemand Träume haben. In dieser Zeit hat jeder zu wissen, dass wir keine unbeschriebenen Blätter sind. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir unsere Erfahrungen nicht aus dem Sandkasten holen. Wir haben bewiesen, dass wir unsere Narben zu tragen verstehen. Ich betone, dass wir nicht unser Hemd aufknöpfen, um andere mit unserem Charakter bekannt zu machen. Man sagt uns nach, dass wir gerne eine offene Wunde zeigen. Es ist falsch, uns mit propagandistischen Mitteln zu verkrüppeln. Wir waren noch nie so verkrüppelt, wie manche glauben. Wir waren nach jeder Katastrophe bereit, unsere eigene Sprache zu sprechen. Wir sagten zum Beispiel: Uns soll die Hand abfallen, wenn wir dieselben Fehler machen. Ist irgendwem in der letzten Zeit die Hand abgefallen? Mir liegt nichts vor. Das heißt, wir haben weder die Unwahrheit gesagt, noch dieselben Fehler gemacht. Ich bin ein Mensch, der Spaß versteht. Ich bin ein Mensch, der daran festhält. Das Schlaginstrument des Gegners ist meistens aus Holz. Das kann sich mit der Zeit ändern. Verbesserte Schlaginstrumente entstehen, wenn der Gegner seine eigene Schwäche erkennt. Einen Gegner erkennt man an seinem Gesicht. Das Gesicht ist anders. Das heißt, es nimmt die ganze Straße ein, weil es Wert darauf legt, mit anderen gleichen Gesichtern vorzustoßen. Sobald es die ganze Straße einnimmt, haben wir einen ungesunden Zustand. Ein Gesicht, das anders ist, kommt immer vor. Es muss nur dafür gesorgt werden, dass die Vermehrung unter Kontrolle bleibt. Ein Gesicht, das anders ist, ist eigentlich unbeschreiblich. Denn es ist mal hier und mal da, es bringt den Verkehr zum Erliegen, es hält sich für ein Argument, es erkennt uns nicht, es gibt sich keine Mühe, es hat hauptsächlich eine andere Stirn, es missbraucht den Bürgersteig, es ist typisch, ein anderes Gesicht will Schmerzen zeigen. Da sagen wir nicht nein, da sagen wir auch nicht mehr weitergehen. Da ist alles anders, da gehen wir davon aus, dass es auf einen Schlag mehr oder weniger nicht ankommt. Ich stelle mir vor, dass zwischen einem anderen Gesicht und unserem Schlagstock die ungeschriebene Vereinbarung besteht, dass das eine für den anderen da ist, das heißt, der Schlag erfolgt an der richtigen Stelle. Dagegen wird auch der Gegner nichts einzuwenden haben. Denn wer nicht geschlagen wird, zählt auch nicht. Der Gegner bestätigt es, indem er sein Schlaginstrument verstärkt. So gesehen gibt es keine andere Handlungsweise, wenn jemand Wert auf schnelles Handeln legt. Ich bin nicht mit feuchten Augen groß geworden, sondern mit Hand und Fuß. Es ist einmalig in der Geschichte einer Nation, dass jemand wie ich durch das Schlüsselloch zu dir spricht. Mein Wärter löst zurzeit ein Kreuzworträtsel. Alles ist so, wie ich es haben wollte. Mein Wärter ist zur Stelle, sobald ich mit den Fäusten gegen die Tür schlage. Ich sehe ihm an, dass er das Trommeln meiner Fäuste braucht. Ohne dieses Geräusch hätte mein Wärter nicht die Falte auf seiner Stirn. Auch wenn er zurzeit ein Kreuzworträtsel löst, wartet er auf meine Befehle. Er hat ein ruhig über dem Kehlkopf stehendes Kinn, er hat einen guten Nacken und ein folgsames Augenpaar. Er bewegt die Muskeln, aber nicht zu sehr. Wenn ich mit dem Finger auf ihn zeige, er spart seine Kräfte, er reibt sich die Hände, wenn es mir schmeckt. Ich überzeuge mich ab und zu vom guten Sitz seiner Kniescheiben. Ich beobachte ihn so lange, bis er einen festen Stand auf der Türschwelle eingenommen hat. Wir arbeiten Hand in Hand. Wenn ich ihm sage, es fehlt etwas, dann stellt er eine Fahne her. Wenn ich ihm sage, ich höre ein Kratzen in der Wand, dann singt er ein Lied. Wenn ich ihm sage, wie man einen grüßt, der am Boden liegt, dann nennt er seine Schuhgröße. Wenn ich bis drei zähle, richtet er seinen Daumen auf. Wenn ich das Standbein wechsle, dreht er seinen Kopf in die Fahne. Es kommt nicht darauf an, dass alles schnell geht. Es kommt vielmehr darauf an, dass mein Wärter und ich in der richtigen Zelle sind. Wir sind dann in der richtigen Zelle, wenn es täglich besser klappt. Was ist ein lebendiger Organismus? Und wozu ist man einer? Antwort: Wir fürchten keine Gefahr, ganz gleich, welche Farbe sie hat. Wir sind uns bewusst, dass der Tag erst vollständig ist, wenn wir richtig gehandelt haben. Das heißt, ein jeder, der richtig gehandelt hat, ist um Mitternacht in der Hymne enthalten. Das heißt, er könnte auch noch um Mitternacht der plötzlichen Frage standhalten, wie viele gute Gedanken notwendig sind, um einen Tag vollständig zu machen. Wer die richtige Anzahl guter Gedanken täglich erreicht, wird die plötzliche Frage danach nicht damit beantworten müssen, dass er an seinen Fingernägeln kaut oder plötzlich nicht mehr deutlich sprechen kann oder sich an der Stuhllehne festhalten muss oder den Inhalt eines aufgeschlagenen Buches nicht ohne Stocken wiedergeben kann oder sich den Schweiß von der Stirn wischt oder ungefragt seinen Namen, sein Geburtsdatum, die Anzahl seiner Zähne und seine besonderen Kennzeichen nennt oder vielleicht auch ein wenig zu schnell einen Wein einschenken will oder auch grundlos lacht oder erhöhten Blutdruck hat oder sogar die Unterlippe hängen lässt oder einfach behauptet, er sei es nicht oder er habe einen anstrengenden Tag gehabt. Wer ist er denn nicht? Und was hat ihn tagsüber so angestrengt? Wenn ich meinen Wärter frage, was er davon hält, zieht er seinen Kopf aus der Fahne, er legt einen Wert darauf, die besonderen Kennzeichen der Unsicherheit in sein Notizbuch einzutragen. Er schreibt und schreibt. An oberster Stelle steht, das falsche Buch ist das Gegenteil vom Vaterland. Das heißt, Ein Buch, das zwar brennt, wenn man ein Streichholz dranhält, aber angeblich überlebt, weil angeblich die Buchstaben nicht brennen, das ist sicherzustellen. Desgleichen ein Buch, das noch nicht geschrieben ist und undankbare Wörter enthält, das heißt, der Urheber ist sicherzustellen, der Kopf wird versiegelt. Das Übergießen mit Benzin und Anzünden ist aus taktischen Gründen zu unterlassen. Zum Schutz der Öffentlichkeit genügt einfaches Leeren der Regale. Über die Art des Abtransports sind wir uns einig. Ein Volk wie du weiß immer wohin. Ein Volk wie du hat immer Körbe. Was ist ein gutes Schweigen? Ein gutes Schweigen ist gegeben, wenn das falsche Buch seine Schnauze hält. Wir wollen in der Lage sein, einen Schlag nicht nur zu empfangen, sondern auch zu beantworten. Wer uns verunstalten will, wird sich selber nicht wiedererkennen. Die richtige Beurteilung der Lage nimmt jeden Zweifel am Waffentragen. Die Lebensgefahr wächst im Morgengrauen. Einem klaren Himmel darf man nicht trauen. Täglich ist mit Fremdkörpern zu rechnen. Die Versorgung der Bevölkerung ist gewährleistet. Jedermann muss fähig sein, in kurzer Zeit ein Loch zu graben. Das Loch ist Vorschrift. Das Loch ist eine natürliche Vertiefung und somit dem menschlichen Körper angepasst. Das Loch erweckt Vertrauen, weil der Mensch eine entnommene Erdmenge ist und daher weiß, wohin er gehört. Wir sind uns bewusst, dass wir nicht von einem Bäcker abstammen, sondern vom Boden der Tatsachen. Deshalb ist es unsere Pflicht, mit sicherer Hand das Loch zu graben, wie wir es immer verstanden haben, als die beste Lösung. Im Ernstfall muss sofortiges Eingraben auch die Ungläubigen überzeugen. Es lebe das Loch! Daher muss immer eine Schaufel in Reichweite sein. Wer die Pflicht mit Wörtern verkleinert oder sonst wie die Pflicht mit Wörtern belästigt, vergreift sich am Volksganzen. Durch pflichtloses in den Tag hineinleben unterstützen wir den Feind. Der Gebrauch von Wörtern muss daher zur Stärkung beitragen. Unbefugte Wörter sind solche, die in Kopfnähe Schaden anrichten. Das heißt, unbefugte Wörter zielen darauf ab, unseren Vorrat an ordnungsgemäßen Wörtern zu erschüttern. Passanten müssen freien Zugang zu ihren Wörtern haben. Es geht nicht so weiter, dass jemand, der über den Bürgersteig kommt, plötzlich unter Fremdwörter fällt und sie womöglich mit nach Hause nimmt. Das heißt, sie so lange bei sich behält, dass er sie nicht mehr zur Anzeige bringt. Das meine ich mit bleibenden Schäden am Kopf. Daher ist der Gebrauch von ordnungsgemäßen Wörtern besonders dann zu begrüßen, wenn eine größere Anzahl Leute ihren Stolz darin sieht, mit unbefugten Wörtern auf die Straße zu gehen. Wörter sind auf der Straße untragbar, wenn das Pflaster darunter leidet. Wörter veranlassen das Aufheben von Steinen. Jeder muss wissen, dass Steine nicht fliegen dürfen. Im Notfall können Maßnahmen getroffen werden, damit täglich die richtigen Wörter entstehen. Man kann durch gezielte Aktionen Wörter in den Briefkasten werfen oder im Vorbeigehen überreichen. Man kann Wörter in die Luft schreiben oder durch Lautsprecher bekannt geben. Man kann auch kaltes Wasser ins Gesicht spritzen und Wörter wiederholen, wenn die Person auf dem Stuhl erwacht. Man kann jederzeit Wörter für jedermann herstellen, damit jedermann sich für ein gutes Mitglied halten kann, denn keiner darf Wörter zulassen, notieren, verstehen oder sonst wie bei sich aufnehmen, die es nicht gut mit uns meinen. Von der Zulassung der richtigen Wörter hängt die saubere Landschaft ab. Richtige Wörter blenden, wenn eine starke Glühbirne mitten in das Gesicht störender Personen gerichtet wird. Solche Personen eignen sich aber bald die richtigen Wörter an und brauchen dann kein besonderes Licht mehr. Die älteste Kraft ist die Stoßkraft. Der Mensch ist vor allem mit zwei Augen ausgestattet, um geradeaus zu sehen. Er ist auch deshalb mit zwei Augen ausgestattet, um der Höhe und Breite eines Schreckens standzuhalten. Jedermann muss seine Augen so gebrauchen, dass er dem Einsatz aller Mittel dauerhaft zusehen kann. Es gibt immer Arbeit. Wenn man bedenkt, dass der Verdauungskanal von den Zähnen bis zum Schließmuskel reicht, dann darf man sich über die Menschenmenge nicht wundern, die im Ernstfall täglich verzehrt wird. Der Mensch ist unzerstörbar. Der Mensch nimmt eine Haltung ein. Der Mensch hat die einzige Brust auf Erden, die man auszeichnen kann. Der Mensch ist in Bewegung zu setzen und bis auf Weiteres unaufhaltsam. Der Mensch gehorcht mit allem, was er hat. Der Mensch ist hauptsächlich deutsch, weil er fabelhaft sterben und wieder auferstehen kann. Ich bin stolz auf die geleistete Arbeit. Ich fühlte mich frühzeitig in Reihe und Glied. Ich erkannte das Pendeln der Arme während des Marsches als Beitrag zum Vaterland. Ich machte mich daran, den Blutdruck zu verbessern. Mithin ist die Idee als solche doch immer bedingt durch das Vorhandensein der Menschen. Mithin ist das freie Gehirn als solches doch immer bedingt durch das Vorhandensein der Beine. Denn nur mit den Beinen ist ein voller Erfolg der Bewegung gewährleistet. Jedermann kann ermessen. Oder jedermann wird unterrichtet, dass ich dazu da bin, nicht jedermann sich selbst zu überlassen. Ich habe frühzeitig angefangen, mir den Menschen zu eigen zu machen. Ich habe nicht eher geruht, bis ich ihm dicht auf den Fersen war und er den Luftzug im Nacken verspürte, womit ich sagen will, ich habe mich mit einem letzten Ruck an die Spitze gesetzt. Hier bin ich! Die Sache ist jetzt unsere Sache! Zur Einübung in die Einigkeit wollen wir alle ein Auge zukneifen. Wir beginnen, wir schließen, wir haben zugemacht, wir halten still, wir sehen nichts auf dem geschlossenen Auge, wir machen weiter, wir öffnen das Auge, wir sind uns einig, weil wir alle zu gleicher Zeit mit dem aufgeschlagenen Auge wieder ein und dasselbe sehen. Haben auch alle ein Auge zugekniffen? Ein gut zugekniffenes Auge und der Finger am Abzug verhüten einen unentschlossenen Menschen. Ich bin dafür. Ich komme nicht nur auf einen Katzensprung. Ich setze mich zusammen. Ich weiß, was an der Reihe ist. Man muss zugreifen, man muss sich anwenden. Täglich rund 8000 Liter Blut durch den Körper. Eine Leistung wie diese Gewehr für alles. Hand aufs Herz darauf hinaus wollen, wie gesagt, Mensch sein. Von heute auf morgen beibringen. Lehrplan ändern. Kinder streicheln werden, wie man sein sollte. Jedermann, wie gesagt, verbesserungsfähig. Von heute auf morgen eine Stunde wie diese zum Einsatz kommen. Was mir vorschwebt, jetzt ein für alle Mal. Seht euch das an. Es ist in unserer gegenwärtigen Generation und im Staat etwas so, wie es nicht sein sollte. Der Auftrag wird ausgeführt. Es ist mir unmöglich, einen solchen Satz durch einen anderen zu ersetzen, wie es mir auch unmöglich ist, eine mir zujubelnde Menschenmenge durch eine undankbare zu ersetzen. Ich habe mit euch eine Verabredung getroffen. Ihr seid meine Wörter. Beim Schlucken geht der Kehlkopf meines Wärters auf und ab. Mein Wärter stellt den Besen an die Wand oder mein Wärter stellt das Kehren vor meiner Tür so ein, dass das Ende des Besenstiels unter seinem Kinn ruht. An der Art, wie mein Wärter beide Hände um den Besenstiel schließt, erkenne ich eine langjährige Übung im Stillstehen, die es mir ermöglicht, das Menschliche von Kopf bis Fuß zu betrachten. Auf diese Weise erhalte ich Auskunft über die Fähigkeit, die Zähne fest aufeinander zu halten, was für die Annahme eines Befehls ein gutes Zeichen ist. Ich erhalte ferner Auskunft über Atmung, Gleichgewicht, Sehkraft, Appetit, Gehör, Jagdfieber, Nutzen, ferner über das Vermögen des Augenpaars, seiner Augenfarbe immer gerecht zu werden. Das heißt, das Blau oder Grau hat Abstand von jeder Lage, auch wenn bei einer größeren Anzahl ausgestreckter Objekte der Fuß ins Stocken kommt. Mit Hilfe des Necrophorus Vespillo, Länge 12 bis 22 mm, sind solche Abfälle zu beseitigen. Der gemeine Totengräber ist bunt, aber nicht festlich angezogen, wobei zwei rote oder orangefarbene Bänder auf schwarzen Flügeldecken seinen Nutzen ankündigen. Familie Aaskäfer, Vorkommen an der Vergangenheit, Lebensweise der gemeine Totengräber, wird durch den besonderen Geruch in den unteren Luftschichten angelockt, der als solcher entsteht, wenn das Material längere Zeit liegen bleibt. Arbeit und Fortpflanzung, in wenigen Stunden Unterwühlen der Bodenfläche, Einsinken des Materials, gleichmäßiges Bedecken mit Erde. Dann Eiablage. Die vorwiegend nächtlichen Arten vermeiden es, an die Oberfläche zu kommen. Nahrung, die austretenden Säfte. Die Larven sind blind und verzehren das Material. Einzige Bestimmung, Aufräumer und Bestatter. Zum vollen Einsatz gehört das vorschriftsmäßige Abräumen oder Wiederherstellen der Landschaft im Sinne eines spurlosen, gleichmäßigen Erdbodens. Die Vorschrift entfällt, wenn die Lage es erfordert, das heißt im Rahmen einer plötzlichen Absetzbewegung. Der Naturschutz dient der Ruhe und dem Ansehen. Der Naturschutz bewirkt gesunde Kinder, wenn sie sich im richtigen Wald befinden. Der Naturschutz betrifft unsere Atmungsorgane. Der Naturschutz darf keine Rückschläge erleiden. Der Naturschutz unterscheidet zwischen Schaden und Nutzen. Danach handelt der Naturschutz und bekämpft Schädlinge. Der Naturschutz lädt zum Gehen ein. Wer oder was geschützt wird, ist gut sichtbar. Beim Gehen knirscht der Boden, beim Laufen fliegen die Blätter, beim Fallen ist alles anders. Der Naturschutz hält uns jeden Frühling neu vor Augen. Der Naturschutz macht einen freien Kopf und stärkt uns den Rücken. Vor allem darf die verbreitete Fähigkeit, etwas dem Erdboden gleichzumachen, weder behindert noch sonst wie angetastet werden. Wer den Fuß aus der lockeren Erde ziehen muss, um nicht tiefer einzusinken, soll ihn herausziehen und fruchtbare Gedanken haben. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass ich das Menschliche gern von Kopf bis Fuß betrachte. Das meine ich damit, wenn ich sage, der Mensch hat sich senkrecht zu verhalten, damit er ansprechbar ist. Früher war der Mensch Eigentum reitender Herren. Früher gab es strenge Winter, sage ich meinem Wärter, und mein Wärter stellt sich den Schnee vor und das Messer und das ausgestreckte Eigentum. Mensch, mein Wärter bückt sich, um alles gut zu sehen, als wäre meine Zelle ganz voll Schnee. Früher, sage ich, war es rechtlich, einen Menschen in den Schnee zu legen, ihn einen Spalt breit aufzuschlitzen und die Füße in der Grube zu wärmen, das alles unter freiem Himmel und nach der Jagd oder in der Pause zwischen zwei Kessel treiben, sage ich, die Zehen bequem im Brustkorb spielen und zupfen an der Leber, tauen und auf in die glitschige Lunge, sage ich, zurück in den Sattel, weiter, dem Pferd die Sporen, Schnee genug zum Säubern der Füße, hier und da ein wenig Blut zwischen den Zehen, sage ich, und ein Wärter schlägt mit der Faust in den Schnee, den er sich vorstellt, wie ich es haben will. Weiter, das Messer abgewischt, früher, sage ich, gab es zum Lohn das dampfende Herz zwischen die Zähne, da wirkt mein Wärter und sieht mich dankbar an, er darf ausspucken, er darf verachten, er darf wissen, er darf auf dem Laufenden sein, wie ich es haben will, er darf das Erreichte in den vier Ecken meiner Zelle verbreiten, er ist beschäftigt, er kommt außer Atem, er kommt gern außer Atem, er gibt ein Beispiel, es tut ihm gut, was er darf. Ich erkläre hiermit, dass der Mensch nicht dazu da ist, vernichtet zu werden mit ein paar Handgriffen und das Blut kein warmes Fußbad ist. Ich erkläre ferner, dass wir ihn wahrhaft schützen, indem wir ihm eine Aufgabe stellen. Das heißt, er erklärt sich zum Eigentum aller und somit ist er dein Eigentum auf Lebenszeiten, mein Volk, und es ist verboten, ihn aus unsachlichen Gründen zu töten. Er ist für alle Fälle aufzubewahren, er ist einzukleiden und gut zu nähren. Er braucht viel frische Luft, er braucht Auskünfte über den Gegner, damit seine Vorstellung nicht alarmt, er braucht ab und zu einen Schießplatz, er braucht ein Liederbuch und rechtzeitig einen Händedruck, er braucht eine vorgeschriebene Anzahl Kilometer, er braucht vor allem Nacht und Nebel, um sich zu entfalten, er braucht ab und zu Wörter, die er in versammelter Mannschaft verschlucken muss, er braucht in jedem Fall das Verlangen, gebraucht zu werden, er braucht zu guter Letzt einen kleinen Ruck, um aufs Ganze zu gehen und einen Sinn zu haben. Früher, weiß jetzt mein Wärter, färbte ein Mensch den Schnee und sah nur aus wie ein Hasenfell nach der Kesseljagd, sage ich so, aus der Entfernung über die Schulter gesehen, sage ich, beim Abreiten hinten am Waldrand. Und wieder seufzt mein Wärter dankbar, weil das heute anders ist, so aus der Entfernung, sage ich, über die Schulter gesehen, da ist so ein Fleisch und Blut am Waldrand nicht mehr zu vergleichen mit einem umgestülpten Hasenfell. Da wird gesagt, wofür und warum, da stehen wir alle um diesen Leib herum. Wer nämlich gebraucht wird und auf sein Gesicht zu liegen kommt, der hat gut zugehört, egal wo er hinfällt. Heute muss jeder auf Anruf stehen bleiben, heute muss jeder dafür eintreten, heute muss jeder in Betracht ziehen und einen Vordermann haben, heute muss jeder die Wirkung kennen, heute muss jeder eine Lücke schließen, morgen muss jeder so bleiben. Wie überall und immer in jeglichem Kampf gibt es drei Schichten. Die Kämpfer, die Lauen, die Verräter. Ich habe ein Ohr für den Kampfruf. Geschichte lernen heißt die Kräfte suchen und finden, die als Ursachen zu jenen Wirkungen führen, die wir dann als geschichtliche Ereignisse vor unseren Augen haben. Der Tag ist kurz oder lang. je nachdem, wohin er führt. Schwächlichen Naturen muss dabei gesagt werden, dass es sich hierbei eben um Sein oder Nichtsein handelt. Wer siegen will, muss früh aufstehen. Ich lehne das Schneckentempo ab. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass mir das Blut in den Kopf schießt, wenn man uns beleidigt. Ich erwarte von mir, dass mein Blut sich weiterhin so verhält. Ich werde kein politisches Bordell dulden, das tagtäglich die Würde der Nation preisgibt. Ich besitze ein Interesse an der inneren Zusammengehörigkeit und glaube mich darin einig mit dem lebendigen Bürgersteig. Wenn es klingelt, macht manche eine Reise. Wir lassen vorläufig noch die Finger vom Juden. Wir stellen vorläufig noch die Frage zurück, ob dem Juden, der ewig nur dieser Erde lebt, die Erde als Belohnung zugesprochen ist. Ich schwitze um den Hals herum. Wir haben aus Fehlschlägen gelernt. Es ist falsch, die Arbeit für andere zu machen. Die Bäder sind geschlossen. Werte, ein Glas Wasser. Wir haben nie behauptet, dass wir keine Pause machen können. Wir sind zurzeit in der Lage, herzlich willkommen zu sagen. Es gibt uns und somit Dinge, die über den täglichen Broterwerb hinausgehen. Ich verneine daher, dass die Welt, wie behauptet wird, ein Misthaufen ist, der bis zu den Sternen summt. Werter, wo bleibt das Glas Wasser? Der Rufmord ging schon immer von den Schreibtischen aus, daher ist es mir ein besonderer Anblick, wenn die Herren von ihren Stühlen auf die Sofas umsteigen, um ihren Leichnam zur Welt zu bringen. Du, mein Volk, hast immer dafür gesorgt, dass sie nicht das letzte Wort haben. Was ich noch sagen wollte, mal drauftreten wollte ich, mein Werter soll besser kehren, wollte ich sagen. Da liegen ja, wo bleibt er denn mit seinem Besen? Da liegen zurzeit so viele Augen, wenn ich mich umsehe, pst, so über die Schulter, wie gesagt. Warum räumt denn das keiner weg, mal richtig durchspülen? Was soll denn das auf einmal so knöcheltief mitten in Augen stehen? Also gut, wenn nicht, das heißt heraustreten aus dem allgemeinen Gesichtskreis, abschütteln. Ist die Pflicht eines jeden denkenden Menschen, wie gesagt, drauftreten, Knallerbsen, ich bin überall gesund und verstehe, ich nehme die Darbietung an, meine Zelle ist gut, meine Zelle verschafft mir Bewegung, indem ich das Drauftreten nicht vergesse. Aber jetzt weg mit dem Schlamm und Schimmel und so weiter, jetzt will ich mal einen breiten Wasserstrahl haben und sehen, wie das geht. Hals über Kopf, die Knochen sind auch schon da. Wie gesagt, das objektive Recht zum Kampf. Man muss es immer unter der Schuhsohle haben, sage ich. Das ist der Boden, der einzige feste Stand. Psst, hallo, mein Werter, mein Volk, ich fasse zusammen, was wirklich über das Normalmaß des breiten Durchschnitts hinausragt, pflegt sich in der Weltgeschichte meistens persönlich anzumelden. Wir wollen, was wollen wir auch wieder? Gute Schreiner sein, uns auf das öffentliche Leben erstrecken, auf die Natur erstrecken, auf das, was wir wollen, erstrecken, auf das Auf und Ab erstrecken, auf Stein und Bein erstrecken. Wir wollen uns ein für alle Mal auf uns erstrecken. Mein Wärter sieht gut aus, wie er da kommt mit der sauberen, schönen Spritze in der Hand. Er bittet um einen Arm. Halt, sage ich, heute ist ein besonderer Tag, die Hälfte für dich, die Hälfte für mich, er ist glücklich. Wir wollen, was wir wollen, so lange wollen, bis wir uns über diesen Satz gestreckt haben. Und weil wir so sind, wie wir aussehen, wollen wir sonntags mit unseren Tieren spazieren gehen.